nur diese eine Chance und genau da muss man sich dann auch behaupten und ich glaube, darin bin ich gut. Also ich glaube, wenn es drauf ankommt, bin ich gut zu improvisieren und dann auch richtig 100% zu geben. Und ich glaube, das ist auch das, was mich wahrscheinlich auch bei Live-Auftritten ausmacht, weil da hat man auch so eine gewisse Risikosituation, da muss man ja auch dann wirklich alles geben und man hat einfach nur diese eine Chance, Leute jetzt zu greifen, die in dem Raum sind. Und ich glaube, da kommt so ein riesen Energieschwall in mir hoch, der dann auch raus muss und ich glaube, da kann ich dann intensiv werden. Wie zum Beispiel der 13. Dezember im Café Zapata in Berlin. Ganz wichtig, alle Berliner hinhören und vorbeischauen. Ich denke mal, du wirst schon regelmäßig deine Auftritte haben. Ja. An erster Stelle würde ich jetzt erstmal meine eigene Homepage nennen. Das ist www.zoelila.com. REC72 ist auch immer eine gute Seite, um zu gucken, was mit mir gerade so passiert, Konzertdaten etc. Und ansonsten MySpace, weil man da von Radiointerviews, also Mitschnitte von Radiointerviews zu Massen an Tom Picks Fotos und Videos und allerlei Informationen plus natürlich auch Songs von mir jederzeit sehen kann. Naja, und Konzertdaten sind dann natürlich auch immer aktuell mit dabei. Ansonsten natürlich bei Twitter und Soundcloud und wer jetzt ungeduldig ist, der schaut einfach bei der Sandy Eve Show, Zoelila ist da verlinkt als Freund und Following und was weiß ich, das Netzwerk funktioniert. Stelle meinen Dank, dass du da warst, hier im schönen Dresden. Nee, erstmal danke ich dir natürlich, Rick, für das tolle Interview und für die Möglichkeit. Und ansonsten grüße ich alle da draußen und freue mich natürlich über Downloads auf REC72. Und am 30. November kommt ja auch dann die ganze EP raus, die man sich dann auch komplett runterladen kann. Und es freut mich natürlich über jeden Einzelnen, der sich das runterlädt und anhört und der daran Gefallen findet. Hi, this is Sven Tasnadi and you are listening to the Sunday Eve Show on Color Radio. Ja, die erste halbe Stunde Zoelila vorbei. Danke an die Zoelila. Jetzt die nächste halbe Stunde Cargo Edition mit dem Dan Trastic, aka Fauli, hier im Studio. Hallo Fauli. Guten Tag. Ich darf dich doch bei deinem Spitznamen nennen. Ja, doch, ja klar. Weil darunter, ja da. Genau, darunter kenne ich die meisten Leute und ich denke, da kann jeder was damit anfangen, wer jetzt hier das Label Cargo Edition vertritt. Denn das bist du bist gekommen aus Leipzig heute Abend.